Ladies und Gentlemen, es folgen die Unglaublichen, die Besten, die Schönsten, die Sexiest Moderatoren, Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe des Blog.über.de. Ja! Hast du 60 gesagt? Ja! Julia, wo sind die Geschenke? Genau, wir sind bei der 60. Ausgabe unseres Blog.über.de Podcasts. Dann sind wir hier bei René zu Hause. Ist ich, aber bin, Bananen. Ich bin. Können wir erstmal schnell die Begrüßungsarie zu Ende machen? Ah, okay. Also, ich bin René. Und ich bin Stefan. Und Julia ist auch da. Genau. Ja. Hallo! Ja. Genau, wir haben eine Jubiläumssendung. Und deswegen haben wir uns Julia eingeladen. Ja, wir haben uns gut vorbereitet. Und es gibt selbstgemachte Milch. Stefan, hast du schon mal gekostet? Hm? Ja, schmeckt nach Banane. Hm. Hm. Kalt schmeckt dir besonders gut. Wenn man bei dem Müll spart. Und, weißt du was, wie ich die mal mache? Nee, mit Bananen. Richtig, mit Bananen. Und zwar haben wir oft Obst, was schon so lange da liegt. Schon und klar. Weil ich keinen Bock habe, es wegzuwerfen, mische ich das halt immer nochmal zusammen. Eben. Schmeckt auch gut, oder? Das macht dir der Magen nicht anders wahrscheinlich. Hm. Muss man ein bisschen aufs Geld gucken, weißt du? Gerade Obst. Obst ist gesund und teuer. Ja. Erstmal wollte ich mich entschuldigen für die schlechte Qualität der letzten Folge. Ich wollte dich noch ansprechen, ja. Schuld ist ein Windows-Programm namens Samurize. Denk, du hast einen Mac. Ja, das habe ich aber am Windows-Laptop aufgezeichnet. Ich habe doch noch gar keinen Mac. Siehst du einen rumstehen? Ja. MacBook, nee. Ja, aber kein Mac-Rechner. Ach so. Ja, auf jeden Fall. Komm nie wieder vor. Ich habe das Programm auch gleich deaktiviert. Ansonsten ist das Programm ganz cool. Aber eigentlich war doch meine Stimme weg. Wieso kann deine Spur da? Siehst du, ich habe irgendwie mitgemacht. Achso, aus Solidarität. Mhm. Ich nehme hier noch ein japanisches, wie heißen die? Das sind chinesische Reiscracker. Aha. Oder japanische? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben hier exotisches Essen. Made in China. Mhm. Dann haben wir schnell eine kleine Party auf die Beine gestellt. Mhm. Spontan. Ganz spontan. Eine Mitbringparty. Ah, nee, war es ja nicht. Mhm. Weißt du, was ich eigentlich noch machen wollte? Nein. Aufgrund meiner belegten Stimme? Julia selbst gemacht einen Hustensaft nehmen. Du hast eine belegte Stimme? Hm. Wenn man Kinder hat und die Kinder werden krank. Hör dir mal die letzte Folge an, dann weißt du, was eine belegte Stimme ist. Aber die ging ja noch. Nee, ich meine, ich hab's im Hals, ich hab so einen Kratzen im Hals. Aber ich kann in der Werbepause mal kurz den Zwiebelhustensaft nehmen. Wie eklig. Hast du es mit der Nase? Gut. Zwiebelhusten. Das ist eine leichte Geruchsbelästigung für Stefan. Ja. Von deiner Oma. Nee, von meiner Ärztin. Ach so. Von der Kinderärztin, weil die schreibt keinen Husten dafür. Die Kinderärztin ist ganz interessant, die hat keine Internetseite, deswegen gibt sie so eine Information auf Papier dann raus. Ach so. Hm? Ja, ich war noch nie. Also ich. Du warst noch nicht beim Kinderarzt. Ich wollte sagen, aber lange nicht mehr beim Kinderarzt. Du warst lange nicht mehr beim Kinderarzt. Ja. Ja, eigentlich wollte ich die Sendung ja wie in einem Beitrag versprochen, mit Musik eröffnen, der ganz besonderen Art. Pustekuchen. Aber ich habe heute eine Mail von der, was ist das eigentlich? Die Agentur von Ferrero hatte mir geschrieben auf meine Anfrage, ob ich den Maxi-King-Song, den ich gemixt habe, auch spielen darf. Und sie haben gesagt, das liegt nicht unter der Creative jetzt Commons. Hast du ja schon Werbung gemacht für die. Naja, wurscht. Können wir mehr unterhalten. Ach so. Weniger Musik, können wir uns mehr unterhalten. Ja, okay. Deswegen könnt ihr den Song heute leider nicht, wie versprochen, hören. Geht einfach in den Beitrag nochmal. Ich würde irgendwann mal den Mund leer machen, dann versteht man mich auch. Ja, wenn ich kauen kann dabei, dann wird er ja leer. Ja, wenn ihr den Song hören wollt, dann loggt euch. Ja, muss man sich nicht mehr einloggen, kann man so anhören. Im Beitrag ist die Adresse. Ja, du hast ja die Nummer im Kopf bestimmt. Welche Nummer? Die Beitragsnummer. Nö, ich könnte jetzt aber nachgucken. Und zwar ist das Beitrag Nummer 2169. Ey, langsam, so, werden, die, oh ja, langsam werden die Zahlen lang. Wir haben nur 4 Stellen für die Zahlen. Ja. Mal aufpassen. Ja, 60 Folgen, René. Ja. Was heißt das? 120 Wochen Blockcast. Hat er lange Zeit. Ja, hätte ich in der ersten Folge hätte ich nie gedacht, dass es so lange aussieht. Das du oder ich? Ja, beide. Ich finde, ich hätte nicht gedacht, dass unsere Zuhörer das so lange aushalten. Ach so. Und die vermehren sich auch noch. Die vermehren sich? Ja. Während des Podcasts? Das weiß ich nicht. So. Sollte es der Fall sein, ja, dann lasst euch nicht stören von uns. Vermehrt euch ruhig weiter. Ja, wie sagt man, mehret euch? Ja. Mehret euch. Ja. Ach so, ja, wollen wir mal auf das Thema kurz eingehen. Mir ist es egal. Wir hatten in der letzten Woche über die Zeugen Jehovas gesprochen. Haustürgeschäfte. Die während der Krankheit, während deiner Krankheit, eigentlich während jeder seiner Krankheit, ja, vor der Tür stehen. Zu Hause. Wenn man mal krank ist, stehen die vor der Tür. Oder während der Hartz-IV-Zeit. Genau. Die besten Freunde der Hartz-IV- und Krankheitszeit. Ja. Ja, und ich habe doch Tatsache von unserer bisher ältest bekanntesten Hörerin, also die Hörerin, die älteste Hörerin, die uns bekannt ist. So. Sag mir mal, wer das ist. Julias Großmutter. Habe ich Unterlagen bekommen, denn sie ist nicht bei den Zeugen Jehovas. Sie hat das Informationsmaterial an der Tür mal bekommen, hat gehört, dass wir uns darüber unterhalten haben. Und ich habe jetzt aber noch gar nicht geschafft, reinzugucken. Ach so. Ich gebe das jetzt mal Julia, und zwar, wir sind, du hast gesagt, dieses kleine Heftchen hast du selber auch. Möchten Sie die Bibel besser kennenlernen? Ne? Ja. So ein Informationsfaltblatt. Da muss ich mal sagen, aus Marketing-Sicht viel zu viel Text. Viel zu wenig Bilder. Nee, Bilder nicht. Also Bilder sind mehr so, das, wie es ja aussieht, hier sind chinesische Menschen, weiße Menschen. Übrigens hatten die Zeugen Jehovas, ich war ja 2 Wochen krank. Ja. Und da hatten sie danach nochmal geklingelt. Da dachte ich schon, die haben den Podcast gehört. Ich habe da nicht aufgenommen. Ich leg das mal hin. Ich beiß da erst rein, wenn wir Musik hören nachher. Ja, genau. Also so ein kleines Faltblatt. Möchten die Bibel besser kennenlernen. Und was wollen die von einem? Da kann man dann erweiterte Broschüren bestellen. Ich weiß gar nicht, verdienen die Geld oder? Na, ich glaube, das Ziel ist natürlich, dass du irgendwann Mitgliedsbeitrag. Ja. Genau. Ist ja wohl logisch. Und dann ist hier die Zeitung Erwachet, September 2006. So lange ist deine Oma schon von den Zeugen Jehovas besucht worden? Ja, Erwachet heißt die Zeitung, ist eine Sonderausgabe sogar. Gibt es einen Schöpfer? Also die Schöpfung hier auf der Seite sehen, auf der Zeitung sehen ja sehr schön aus. Also muss ich mir mal in Ruhe nochmal durchgucken. Und Jehovas Zeugen, Menschen aus der Nachbarschaft, wer sind sie? Das heißt, sie sind unter uns. Aber wenn ich mir die Bilder hier angucke, sind die Zeugen Jehovas immer sehr, sehr alt, ne? Zeitzeugen quasi, wenn du so willst. Ja, genau. Gucke ich mir nochmal in Ruhe an und dann werden wir nochmal da im Detail darüber berichten, worum es da wirklich geht. Aber nicht, dass die Zuhörer denken, wir fördern den Verein. Nein. Nein, auf keinen Fall, oder? Ich habe im Moment auch gar keine Zeit, irgendwo Mitglied zu werden. Ja. Schon gar nicht bei... Achso? Ja, das ist ja günstig für euch, spart da Geschenke. Stimmt, jetzt wo du zu eigentlich ist es praktischer. Eigentlich sollten dann alle in unserer Familie jetzt die Weihnachten. Nee, ich glaube auch nicht, aber die lehnen Blutfusionen auch ab. Oh, ich auch total. Weil du kein Blut trinkst. Ja. Oh Gott. Ja, dann, wenn wir darüber schon nichts weiter erzählen können, ich habe eine andere interessante Sache. Echt? Und zwar folgender Fall. Wurde mir zugetragen, ganz interessante Geschichte. Ich will keine Namen nennen, ich nenne auch keine Firmen, die da drin beteiligt sind. Und zwar, stell dir vor, du rufst einen Handwerker. Stell dir vor, du hast ein Problem zu Hause und brauchst einen Handwerker. Ja, guckst also ins Telefonbuch oder in die Seiten oder ins Internet und siehst, wir kommen aus Berlin, Handwerker-Service Berlin. Da sagst du dir doch, ja, den nehme ich, ne? Rufst dort an. Und der sagt dir einen Preis, zuzüglich Anfahrt, ne? Und kommt jetzt bei dir vorbei und dann stellt sich raus, er kommt gar nicht aus Berlin. Ach so. Ne? Das heißt, hast du das erlebt? Oder ich habe es nicht erlebt. Bekannter. Das heißt, ein Bekannter hat das erlebt, ne? Ja, finde ich schon mal überhaupt nicht nett, ne? Unseriös. Ja, unseriös. Der nächste Punkt ist, an der Tür wird derjenige runtergehandelt, der Handwerker. Und geht darauf ein, auf den niedrigeren Preis, lässt sich bezahlen und geht. Bei der ganzen Sache ist kein Papierverkehr zustande gekommen. Ah, schwarzes Geschäft sozusagen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob schwarz ist. Der hat, ohne Rechnung. Ja, es ging kein Papierkram über den Tisch. Nein, bei der ganzen Geschichte. Dann machen wir es ohne Rechnung, hast du gesagt. Nein, weiß ich nicht, ob das so gelaufen ist. Was hast du denn gesagt? Das habe ich so reininterpretiert. Weil, jetzt geht es ja noch weiter. Jetzt diskutiert die schon wieder rum. Wie redest du mit deiner zukünftigen Frau? Du, das ist eine Sendung, kannst du bitte das Studio verlassen? nee, und der Fall geht so weiter, dass derjenige, der es beauftragt hat, und sich sagte, okay, ich will doch eine Rechnung haben. Mhm. Aber er kriegt keine. Doch. Ja? Er kriegt... Aber nee, warte mal, er kriegt keine Rechnung, sondern er kriegt eine Mahnung. Warum das? Über den Fehlbetrag von dem Runtergehandelten. Das heißt, er hat an der Tür einen Preis abgeschlossen und der unter dem Preis lag, den die eigentlich nehmen. Jetzt kriegt er eine Mahnung. Und jetzt kriegt er eine Mahnung über den über die Differenzbetrag auf einmal. Obwohl an der Tür alles schon, obwohl an der Tür schon alles, jetzt geht es ja noch weiter. Man müsste jetzt für eine Mahnung eine Rechnung nachfolgen. Er widerspricht der Mahnung. Da weiß ich nicht, ob da eine Rechnung jetzt im Nachhinein vorlag, ne? Also die Mahnung kam erst, als er die Rechnung angefordert hat. Jetzt widerspricht er der Mahnung, bekommt eine zweite Mahnung und reagiert auf die Mahnung nicht, was zur Folge hat, dass ein Mahnbescheid kommt. Ja. Mit nochmal zusätzlichen Kosten. Richtig, von derselben Firma oder vom Inkasso? Nee, von derselben Firma. Von derselben. Noch, ne? Ja. Kurios, ne? Naja. Also jetzt ist natürlich die Sache die, nehmen wir mal an, dass das auf Schwarzarbeit hinausgelaufen wäre. Darf man, man darf ja keine Schwarzarbeit, man darf ja keine, muss man das wissen, dass wenn man keine Rechnung kriegt, dass das Schwarzarbeit ist? Na, jede Dienstleistung muss ja, die Firma muss ja einen Nachweis haben, wenn sie das offiziell abrechnet. Also ist, bist der Meinung, dass man wissen muss, dass es dann sich um Schwarzarbeit handelt. Und in dem Fall würde man ja gegen das Gesetz verstoßen. Ja, dann machst du dich sogar selber strafbar. Ist die Frage, ist es clever von dem Handwerksunternehmen, einen Mahnbescheid zu beantragen, der ja, wenn derjenige, der den Mahnbescheid bekommt, der könnte ja jetzt sagen, ich widerspreche der Sache, das stimmt so gar nicht. Mhm. Da ist gar keine Summe offen, weil dann geht's ja vor Gericht, ne? Ja, dann muss ja eine Rechnung. Dann ist doch aber der Handwerker auch nicht ganz clever, weil er stellt sich mit der möglicherweise, das war, deswegen sagt Julia, gestern hätte ich gesagt, bei der Geschichte, dass es sich um Schwarzarbeit gehandelt hat, das hieß ja, dass der Handwerker eine Schwarzleistung angeboten hat und jetzt selber noch vor Gericht zieht, wegen einem Betrag, den er auf seine Schwarzarbeit nicht kriegt. Sehr kuriose Geschichte. Sehr kuriose Geschichte. Ja. Und das ist wieder so ein Bereich, wo ich ja, Handwerker sind mir manchmal so ein bisschen suspekt. Da bin ich froh, dass ich in einer Wohnungsbaugesellschaft bin, wenn ich ein Problem habe, dass die Wohnungsbaugesellschaft sich darum kümmert. Ja, wenn hier irgendwas kaputt ist. Also da kenne ich einen Fall. Kennst du vielleicht auch, wie heißt denn das Handwerkerportal im Internet? Ein ganz bekanntes. MyHammer? Ja, genau. Da kannst du doch sagen, ey, du willst jetzt das und das machen. Ja. Und dann unterbieten die sich da gegenseitig sozusagen. Hm. Ne? Und da kenne ich einen, der hat da wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, aber da muss man auch zu sagen, dass die, dass da so Hobby-Handwerker sind, die natürlich Unternehmen, die auch auf dieser Plattform sind, wobei gnadenlos an die Wand spielen. Ja, ne? Aber es sind ja nicht nur Handwerker, es sind ja auch sonstige Dienstleister. Ja. Ne? Wenn du irgendwo was Großes transportiert haben willst oder so. Ja, also ich weiß nur von Unternehmern, die dort sind und dass die Frage, ob das für Unternehmer wirklich die richtige Plattform ist. Weil wir hatten mal einen Beitrag darüber im Fernsehen gesehen, da ist so ein Typ gewesen, der hat den ganzen Tag vor MyHammer gesessen und hat, wann immer ihm irgendwas aufgefallen ist, wo er sagt, oh, das kann ich auch. Hat er es gemacht, ja. Und für einen Preis. Der war den ganzen Tag beschäftigt, vielleicht nicht ein Garagendach aufbauen oder was es war, und hat letztendlich irgendwie für den ganzen Tag 20 Euro oder was gekriegt. Mhm. Ne? Oder 40. Und wer weiß, was für eine Qualität. Die Qualität war nicht schlecht, aber er hat den ganzen Tag, das kann sich kein Unternehmer leisten. Ja, für 20 Euro. Ja. Oder 40 Euro den ganzen Tag, das kann sich kein Unternehmer leisten. Ne? Und von daher, also ich finde die Plattform immer ein bisschen suspekt. Und ich hätte als Empfänger, als Dienstleistungsempfänger auch Angst, dass mir halt so ein Hobbyhandwerker da in die Finger kommt. Naja, gut. Ist wie Werkstätten. Werkstätten sind auch so ein Fall. Unser Tracker, R-Punkt, den wir namentlich, glaube ich, ich habe noch nicht gefragt, ob wir namentlich erwähnen dürfen. Er hat nämlich ein Problem mit seinem Auto. Ja. Hat es reparieren lassen, ist zu einer anderen Werkstatt gefahren, die gesagt hat, der Schaden ist gar nicht repariert worden. Und da ging es um Summen im vierstelligen Bereich. Echt? Eine Zahl, die vier Stellen hat, ist doch vierstellig, ja. Unter 10.000 Euro. Unter 10.000 Euro war es auf jeden Fall, ja, es war schon deutlich unter 10.000 Euro. Aber er hat einen vierstelligen Betrag bezahlt, ohne dass sein Problem behoben ist. Mhm. Ja, du? Ne? Oder genauso, wenn man, also ich finde, das sind so Sachen, wo man überhaupt keine Kontrolle drüber hat. Weißt du, du gibst ein Auto, Autos ist ein sehr gutes Beispiel, du gibst ein Auto hin und die sagen, die machen irgendwas, schreiben dir eine Rechnung und du kannst gar nicht nachvollziehen, ob das stimmt. Wir hatten das bei unserem Auto auch. Wir haben einen riesigen Betrag bezahlt, weil irgendeine Einheit am Auto kaputt gewesen sein soll, die vorher funktioniert hat. Mhm, ne? Nur weil ich gesagt habe, die hat man nicht schon zu. Genau, weil du ja bei dem Handwerker gegenüber, Techniker, ja, gegenüber geäußert hat, dass es da mal ein Problem gab an dem Teil, rief er dann an und sagte, das Teil ist kaputt. Aber sie ist mit dem ganzen Auto dorthin gefahren. Also, und das sind so Sachen. Ja, da kann man nur seine Konsequenzen draus. Ja, was willst du machen? Du hast halt, du kannst es nicht kontrollieren. Du hast einfach, vor allen Dingen gerade bei dieser Autogeschichte, die tauschen das Teil aus und du kriegst das kaputte Teil nicht, weißt du? Mhm. Ich habe es auch bezahlt, dann möchte ich auch das kaputte Teil haben. Damit ich gucken kann, ob es wirklich kaputt war. Das würde es ja nicht mal rauskriegen. Weißt du, beim Zahnarzt, ja, na gut, da war davon abgesehen. Aber beim Zahnarzt zum Beispiel würde ich immer, wenn ein Zahnarzt zu mir sagt, oh, wir müssen den Kiefer komplett auseinandernehmen, würde ich zu einem anderen Zahnarzt gehen. Und nachfragen. Würde gar nicht nachfragen, würde den gucken lassen, wenn dem das nicht auffällt, dann weiß ich, dass der andere Geld verdienen wollte. Echt? Na, ja, wobei ich das. Kannst du mit deinem. Ich aber nicht unbedingt. Nicht? Ich vertraue ja meiner Zahnärzte. Ich auch. Dann würde ich ja nicht dahin gehen. Da habe ich übrigens einen guten Tipp mal gelesen. Wenn man wissen will, ob sein Arzt, also den Arzt, den man hat, der Arzt seines Vertrauens, wenn man wissen möchte, ob der es aufs Geld abgesehen hat, dann soll man einfach mal schauen, ob er dieses sogenannte Eagle TV hat. Mhm. Eagle TV ist so ein Arzt-Fernsehsender, der dem Arzt gegenüber vom Anbieter beworben wird, dass der Arzt mehr Eagle, also diese Zusatzleistungen verkaufen kann, wenn er diesen Sender in seinem Warteraum zeigt. Und dann die bekommen die Technik gestellt und bezahlen ja, halt dafür. Ja, und dann weißt du ganz genau, jemand, der auf Werbung, ein Arzt, der auf Werbung eingeht, wo gesagt wird, hier, da kannst du deinem Kunden mehr verkaufen, da weißt du, was das für ein Arzt ist. Ne, du hattest doch mal so eine Zahnarztgeschichte. Ja, richtig. Ich hatte eine Zahnreinigung für 50 ja, Euro sowas damals. Nicht mein Zahn hat es noch nie gefragt. Habe ich kostenlos bekommen. Ja? Also das war ein Einwurf im Briefkasten. Mhm. Und weil ich 100 Jahre nicht beim Zahnarzt war und dachte, okay, jetzt ich suche auch gerade einen, dachte ich, dann gehe ich da einfach mal hin, nehme mal diese Zahnreinigung für 50 Euro, Wert von 50 Euro, kostenfrei in Anspruch. Und nee, ich finde, die haben mir das Zahnfleisch damit ein bisschen nach oben geschoben und die Zahnhälse freigelegt. Ja, fand ich. Also die waren, das war, also ja, die Reinigung war vielleicht okay, haben sie alles gemacht. Und da war der Fall, wo dann die Zahnärztin zu mir sagte, ach übrigens hier, die und die Zahnpasta kann ich Ihnen empfehlen und nehmen Sie doch die in Verbindung mit dem und dem. Ja, schön Werbung gemacht. Ja, ja, genau. Und bei diesem Arzt habe ich auch schon aus anderer Quelle gehört, dass das wohl so aussieht, als wenn der versucht, halt viel Geld zu machen. Für meine Zahnärztin ist das nicht. Nö, also kenne ich meine auch nicht. Ist ja auch nicht alle so. Ja. Gut. Ja, schön. Ja, sicherlich interessante Thematik, bei der ihr auch einige Erfahrungen gemacht habt. Und ihr könnt uns ja mal hören lassen, wenn da irgendwas ist, wo ihr meint, das können wir mal in die Welt hinaus posaunen. Ja, Julia, eine Wortmeldung? Pakete, wie hat letzte Woche schon? Hatten wir letzte Woche schon, ja. Da hat sie alles. Gibt es da noch Beschwerden? Wir haben wieder Briefmarken. Weiß ich nicht, ich bin noch nicht wieder hingegangen. Achso. Ja, du solltest das mal klären. Wenn es Probleme gibt, sollte man drüber sprechen. Denn es gibt auch Menschen, die können nicht darüber sprechen, wo wir auch schon beim nächsten Thema wären. Was? Was? Ja, welche kann Menschen können nicht sprechen? Na, stumme Menschen. Gehörlose, richtig. Nein, taubstumme natürlich. Gehörlose Menschen können ja möglicherweise sprechen. Ja, es geht um taubstumme. Und zwar... Natürlich schlecht im Podcast. Schlecht im Podcast, aber ich wollte es unbedingt mal loswerden. Denn ich habe mich ja mit der... amerikanischen Gebärdensprache, also ASL, American Sign Language, mal auseinandergesetzt. Leo und ich unterhalten uns zu Teilen das auch schon darin. Das habe ich gesehen, wo wir in der Philharmonie waren. Da hast du ja auf der Straße mit Leo dich in Gebärdensprache unterhalten. Stimmt, da hatte ich dir so, stimmt, ja. Also nee, also das klingt jetzt so, als wenn wir das super perfekt können, aber wir können so einige Sachen, können wir uns halt... Sieht täuschend echt aus. Es ist ja auch die Originalsprache. Vielleicht ist es deswegen. Ja, ich wollte eigentlich die deutsche Gebärdensprache schon immer mal lernen und habe da jetzt aber im Internet keine Infos zugefunden, weil es macht keinen Sinn, das anhand von Fotos zu lernen, weil du ja Bewegung drin hast. Und diese amerikanische Gebärdensprache hat halt ein paar Videos im Angebot und hatte ich mich halt in die Sache mal so reingeguckt und bin über eine sehr interessante Geschichte gestolpert. Und zwar gibt es die Gebärdensprache auch als Schriftsprache. Aha. Das heißt, die zeichnen im Prinzip... die Gebärden auf. Und das mit einem System. Ich habe mir, wie gesagt, mal so ein paar Gebärden da jetzt angeguckt. Man sieht die auf dem Bild und kann sie sofort nachmachen. Auf einem Foto ist es halt nicht möglich, aber auf dem Bild ist halt so gekennzeichnet, dass man weiß, wie... Es sind so Gesten wahrscheinlich, oder? Genau. Also hast du ein Beispiel mal zu erklären, damit der Hörer auch mitkriegt, worum es geht. Das ist auch was, wo man jetzt unbedingt nicht sehen muss, aber was man sich mit ein bisschen Vorstellungskraft vorstellen kann. Wenn du die Faust mit der Handinnenfläche vors Gesicht nimmst, ne? Diese Geste ist zum Beispiel als Grafik dargestellt ein Viereck. Mhm. Ein schwarz umrandetes Viereck, also ein weißes Viereck, ja? Die Faust, die Rückseite gesehen, also wenn ich die Hand jetzt so umdrehe, wäre auch wieder ein Viereck, aber farbig ausgemalt. Das heißt, die Handinnenfläche ist immer weiß, die Handrückseite immer schwarz. Ne? Das heißt, von hinten, wenn ich also ein schwarzes Viereck sehe, weiß ich, das ist die Faust aus meiner Sicht gesehen. Also das ist auch so gezeichnet, dass ich es aus meiner Sicht sehe. Das heißt, ich sehe meine Handrückseite. Das heißt, ich habe ein schwarzes Viereck. Ne? Normalerweise ist ja immer, wenn man Sachen so hat, grafische, die sind... Es gibt expressiv und rezeptiv, ne? Also als Zuseher oder als wenn man selber derjenige ist. Aber immer nur schwarz und weiß. Genau. Und dann die Faust von der Seite ist wie? Ein Kreis wahrscheinlich. Ja, nee, auch wieder ein Viereck. Viereck ist immer Faust. Und zwar ein Viereck, was eine Hälfte weiß und eine Hälfte schwarz ist. Ach so. Ne? So geht es dann weiter. Zum Beispiel die Faust mit ausgestrecktem Zeigefinger wäre von vorne ein weißes Viereck mit einem schwarzen Strich dran, an der Stelle, wo der Zeigefinger der rechten Hand wäre. In schwarz ausgemaltes Viereck, aber der Zeigefinger wieder weiterhin auf der rechten Seite, wäre dann von hinten. Und von der Seite ist es halt dieses Viereck mit dem Strich dran auf der rechten Seite und halb ausgemalt. Mhm. Ne? Und das gibt es für jede Gebärde. Ja, es ist sehr interessant. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Also ich werde da bestimmt auch einen Beitrag noch zu machen. Ich habe schon für Kinder sind die Beiträge versprochen, ich weiß. Ja. Aber das kommt bestimmt... Weil er finde ich echt eine gute Sache, auch diese Gebärdensprache. Und ich muss sagen... Er sitzt auch jeden Abend jetzt und lernt Gebärdensprache. Echt, ja? Muss ich auch dazu sagen. Ja, ich sitze abends, nee, ich gucke und schaue mir das halt im Netz an und es bleibt halt was hängen und... Er übt. Ich übe hier, genau, ich wedel hier mit der Hände rum. Julia kriegt eine Erkältung, weil ich hier so mit der Hände rumwedel. Ja, genau, du machst so viel Wind. Ja, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ja, weiß ich auch nicht. Nee, ich habe mir eine Notiz gemacht. Personifizierter Staubsauger. Hm. Ach, ich weiß warum. Jetzt reden wir aber nicht über Julia. Ah, ich weiß warum. Nee, ist ja richtig. Ich würde sagen, das klären wir nach unserem Song. Ach so. Der heute heißt. Wie heißt der denn? Justin. Der heißt nicht Justin. Der Typ, der das gesungen heißt. Heißt Justin. Also wir hören jetzt Justin Gordon. Für Timberlake hat es leider nicht erreicht. Okay. Mit dem Song The Shack Song. Und der ist wie immer aus dem Mevio Music Network. Das Ding heißt immer noch Podsafe. Ja, aber Podshow ist es nicht mehr. Ja, okay. Also music.mevio.com. Da könnt ihr die ganzen Songs hören, die wir hier immer so spielen. Und wir sind gleich wieder da. I saw the storm come up the valley, and I saw the feathers in the air. You sat humming on the front porch, and when the rain came down, he didn't care. 3 a.m. and you lay sleeping by. Wir sind zurück aus der Pause. Der Stefan greift genau in diesem Moment zu. Ach, ich wollte Hustensaft noch nehmen. Können wir nochmal Pause machen? Nee. ja, und zwar personifizierter Staubsauger. Es ging darum, dass mir aufgefallen ist, also wir haben ja diesen Staubsaug... Es ist viel sauberer mit dem Teil, oder? Nee, wir haben den Staubsaugroboter. Ne? Ja. Beitrag dazu kommt auch demnächst. Oder letzter Podcast. Oder im letzten Podcast, ja. Und der steht jetzt ja auch schon eingepackt da. Der hat seine 2 Wochen hinter ihm. Wir werden ihn vermissen, weil wir sind super, super, super zufrieden mit dem Gerät gewesen. Also wirklich, was der hier aus dem Teppich geholt hat. Und, wie euer Austauschschüler. Genau. Den müssen wir jetzt wiederholen. Ja. Ja. Und da, mir ist da aufgefallen, in dem Zusammenhang mit dem Staubsauger, dass man anfängt, Gegenstände zu personifizieren. Ich habe mich nämlich heute erwischt, wie Leo hier saß, und es ist total interessant, diesem Staubsauger zuzugucken. Das heißt, eigentlich ist er dafür gedacht, dass du dann die Wohnung verlässt oder irgendwas anderes machst, aber man neigt dazu, sich hinzusetzen und zuzugucken, wie dieser Staubsauger durch die Wohnung fährt. Wahrscheinlich, nee, also mir geht's auch so, wahrscheinlich liegt es aber daran, dass man gern anderen beim Arbeiten zuschaut. Und auf jeden Fall habe ich mich ertappt, weil Leo schnawenzelte um den Staubsauger rum, habe mich dabei ertappt, wie ich sage, lass ihn noch mal in Ruhe. Mhm. Ne? Als wenn es wirklich, oder auch, also er ist schon wirklich wie ein Familienmitglied hier aufgenommen gewesen, weil man hat so echt... Okay, in, dann hat ihn auch eben gezeigt. Ja. Also man hat echt wie eine Person mit dem Teil so. Mhm. Ne? Ich weiß noch, ich habe immer gesagt... Wir lassen ihn mal noch im Schlafzimmer machen und wir lassen ihn mal noch im Flur machen und ich mache mal hier die Tür zu, damit er hier nicht reinkommt und so. Ja, also man hätte meinen können, wir reden von einem... Nur zu essen hat er ein Stück nicht. ...kleinen Menschen, ja. Nur zu essen hat er nichts gekriegt, genau so ist es. Ja. Ach, genau. Friss Staub. Auf dem Boden kriechen sollst du dein Leben lang und Staub fressen. Ja. Wer hat das gesagt? Weiß ich nicht. Na? Stefan, ich habe hier, möchten Sie die Bibel besser kennenlernen? Willst du das nicht mal ausfüllen und bestellen? Das ist aus der Bibel. Aus der Bibel? Das Alte Testament. Und zwar sagt es Gott zur Schlange, als die Schlange das mit dem Apfel verraten hat. Ich bin nicht bibelfest. Dann lern jetzt. Hör zu und lern. Da sagt nämlich. Das ist die 500.000-Euro-Frage bei Günther, ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. Dann ruf mich an, wenn du was kommst. Okay. Nein, da sagt doch Gott zur Schlange, als Strafe soll sie auf den Boden kriechen und Staub fressen ihr Leben lang. Und was sagt er zur Frau? Und du sollst unter starken Schmerzen ein Kind zur Welt bringen. Mhm. Und was sagt er zum Mann? Gebären sollst du dein Leben lang, sagt er zur Frau. Nee, zum Mann sagt er, hart arbeiten, genau. Unter großer Anstrengung. Ja. Alles wegen so einer blöden Schlange. Wegen Apfel. Ja, so hat er angefangen, ja. Ja. Das Obst ist doch nicht so gesund, ja. Wobei wir ein Thema werden. Ja, Stefan, jetzt erzähl du uns noch mal was zu Stromberg. Was zu Stromberg? Was soll ich dazu erzählen? Weil wir beim Arbeiten sind. Arbeiten, Büro, ach Stromberg. Ja, stimmt, Stromberg, unser Lieblingschef. Ich habe neulich gelesen, die vierte Staffel kommt irgendwann. Sie wird gedreht? Ja, steht jetzt fest. Ja, schön. Und der Kinofilm kommt. Nein, ein Kinofilm? Auch gedreht, ja. Ach, echt? Mit Stromberg. Also die Staffel wird seit Sommer... Die ist ja schon lange in Vorbereitung, aber die jetzt ist endlich von ProSieben auch das Okay gegeben worden. Das Sekunde. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Lange nicht mehr geguckt. Sag mal, die Entfernung, die du zum Mikrofon hast... Ja. Ist ich hoffe, die reicht. Ist die okay? Weil Julia macht jetzt nämlich den Hubschrauberstart. Da muss ich mal ein bisschen näher ran. Ich sitze hier oben. Okay. Ja. Ja, das jetzt ist sowieso, okay. Was willst du machen? Stecker ziehen, Sicherung rausdrehen? Ja. Gut. Stromberg, genau. Ja. Noch irgendwas medientechnisch total Interessantes für unsere Zuhörer? Was Kulturelles? Reich Ranitzky? Elke Heidenreich? Was ist mit Elke Heidenreich? Wer ist jetzt arbeitslos? Wer ist Elke Heidenreich, wenn ich mal fragen darf? Du kennst Elke Heidenreich nicht? Nein, ich kenne aber Reich Ranitzky. Kennst du Elke Heinrich? Ja, die hat irgendwie im ZDF eine Büchersendung. Kultur, genau, irgendein Forum gemacht und ist jetzt lesen. Auch Leserunde oder irgendwie Du willst mir doch nicht erzählen, dass du sowas guckst. Nee, aber das weiß man doch. Wieso weiß man sowas, wenn man sich... Ich zahle doch Gebühren, da weiß ich doch, wofür meine Gebühren ausgegeben werden. Nee, aber die hat ja gesagt, dass sie sich schämt, im ZDF zu arbeiten, genau. Echt? Mhm. Na, da hätte ich so entlassen. Ja. Also, das ist ja echt krass, also... So in etwa hat sie gesagt. Nee, sie hat gesagt, ich schäme mich für das ZDF, für das Programm oder irgendwie so. Nee, ich schäme mich für das ZDF zu arbeiten, genau. Echt? So ist es. Unfassbar. Tja, so ist es mit manchen Leuten. Ja. Hast du eigentlich einen Überblick über die Zeit? Nee. Weil ich wollte doch mal gucken, was auf dem Blog so an Google... Du hast ja Stopp gedrückt. Nein. 33 Minuten stimmt nicht. Was, so lang? Nein, stimmt nicht. Wir haben ja schon vorher ein bisschen rumpalabert. Ich wollte mal gucken, was an Google-Anfragen so auf unserem Blog kommt. Mhm. Und werde dazu mal nicht die Top-Anfragen nehmen, sondern die hinten sind. Und dann werden wir einfach mal schauen, ob wir den Leuten, die die Suchanfrage gestellt haben, oder ob wir denen helfen konnten eventuell. Ja. Oder möglicherweise jetzt. Eine Suchanfrage passt ja zu dem, was wir vorhin hatten. Was denn? Was heute in 2 Monaten ist. Weihnachten. Richtig. Ja, das ist eine Top-Suchanfrage. Ich wollte ja die schwächeren, aber du kannst ja kurz was dazu sagen, wenn du möchtest. Habe ich heute auch einen Bericht im Radio drüber gehört. Ja, bis 15. November kann man für Weihnachten im Schuhkarton. Weihnachten im Schuhkarton. Genau. Sein Schuhkarton sozusagen abgeben. Ja, ich bin noch weiter auf der Suche. Hast du die Beitragsnummer im Kopf? Denn Maite hat ja das Thema mal. Vor einem Jahr schon, gestellt. Ne? Ja, war das vor einem Jahr, vor 2 Jahren oder vor einem Jahr? Vor 2 Jahren schon. Ist, Die Zeit rennt. Aber man merkt jetzt schon, oder schon seit Wochen eigentlich, dass Weihnachten im Schuhkarton ein sehr beliebtes Thema wieder ist. Ja. Immer Top-Beitrag fast. Okay, pass auf, ich bin gleich, ich hab's gleich. Ja, du hast ja so einen Mini-Computer hier. Ja, ich wollte den Tisch nicht so vollhauen, hier steht so viel rum schon. Da passt wirklich, Geiz ist geil. Also, was soll man dazu noch sagen? Mit dem Bildschirm gegeizt. Andere kaufen sich immer größere Fernseher und du machst hier so ein... Ich muss ja auch los geht's drücken. Auch los geht's. Dann geht's los. Also gleich geht's los, pass auf. So. Das ist aber echt scharf, hier, das Zeug. So, da fangen wir unten an. Ja. Selbst gestalten Schuhe. Das ist Schuhe selbst gestalten. Reebok-Schuh-Thema. Ja. Bin ich übrigens weg von. Werde ich wahrscheinlich in einem Jahr erst nochmal gucken, ob mittlerweile auch in Deutschland möglich ist, diese Geschichte in Anspruch zu nehmen, also seine Reebok-Schuhe selber zu gestalten. Bei anderen Geld Anbietern hat? Geht's ja. Ja. Gut, die kosteten 90 Euro oder was? Ja, $90. Ziemlich teuer. $90 ist doch in Euro. Was sind das, 20 Euro? Ja gut, heutzutage schon. Ja. Aber weißt du, was ich überlegt habe? Nein. Meine Mutter ist Ende des Jahres in den Staaten und hat ja dort eine Adresse. Rein theoretisch könnte man das auch da hinschicken lassen. Weißt du aber nicht, ob die denn zu dem Zeitpunkt auch da ist. Ja. Aber ich habe auch gesehen, es gibt so Services. Ich weiß aber nicht, ob die legal sind. Da kannst du in Amerika bestellen, lässt es zu einem Typen schicken, der in Österreich oder in der Schweiz sitzt, der glaube ich, und der hat eine Adresse in Amerika. Dann bezahlst du die Transportkosten von Amerika in die von der amerikanischen Adresse in die Schweiz und er schickt dir das dann weiter. Mhm. Ist eine gute Alternative bei dem Euro-Kurs und Dollar-Kurs heutzutage. Denke ich, kann man da trotzdem noch was sparen, trotz Porto. Dann sind wir wieder beim Thema Dienstleistung. Von wohin? Wieso? Naja, ist ja letztendlich nichts anderes, oder? Dienstleistung. Ja? Ha? Wie du vorhin gesagt hast. Dienstleistung habe ich schon. Ja, ich habe von Dienstleistung gesagt. Schon zu lange her. Ja, okay, nächstes Support. Selber Schuhe designen ist ja im Prinzip genau dasselbe. Dann haben wir Schwarzfahren BVG. Also dein Thema, oder? Da hat bestimmt einer Tipps gesucht, oder? Warum gehe ich Schwarzfahren? Wie man schwarz fährt, ja. Ja. Da fällt mir, siehst du, da fällt mir wieder die Geschichte ein. Ich hatte in dem Zusammenhang auch mal gelesen, dass es Leute gibt, die diese Fahrkartenkontrolle total ankotzt. Und die dann wirklich dazu aufrufen, die Fahrkarte erst 10 Minuten lang zu suchen. Ach so. Was ja im Prinzip der Fall, den ich in meiner BVG-Story vor kurzem berichtet habe. Das war wahrscheinlich so einer, der diese Aktion der unterstützt. War Mitglied, ja. Aber der Hammer war wirklich der alte Mann mit dem Vergrößerungsglas, der echt erst das Vergrößerungsglas, so ein schwarzes, wie so eine, also eine Lupe ohne Griff, ne? so ein Monokel, genau. Holte der aus seiner Tasche raus und guckte erstmal also wie so ein Uhrmacherwerkzeug, weißt du, als wenn man mit einer Uhr sich irgendwie analysiert. Ja. Genau. So, dann haben wir Schuhe selber gestalten mit Doppel-L. Schuhe selber herstellen. Also ist ja. Wir suchen alle Schuhe im Internet. Das sind wahrscheinlich alles Frauen, siehst du? Ja, alles Frauen. Siehst du? Wer holt die Frauen hier ran? Ja, Frauenquote. Schneewittchen Disney DVD. Ah, kann garantiert nur sein. Warum? Gesundheit, Stefan, willst du den Hustensaft mit den Zwiebeln haben? Nein. Ja, dann warum? Sterbe ich. Erzähl. Warum sind DVDs so teuer von Disney? Genau. Weißt Und du, warum? Wann... Na, weil die immer nur für begrenzte Anzahl zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann irgendwie alle 6 oder 8 Jahre. Aber du guckst ja Disney-Fernsehen, das ist ja kein Problem. Ja, aber da kommen die ja auch nicht unbedingt die Filme. Nein? Nee. Wann wurde Schnittchen rausgekommen? Schnittflittchen? Nee, Schnee. Überleg. Keine Ahnung. Schnell, los. Ich zweimal darfst du tippen. Nee. Ich sag dir nur, ist es der erste Disney-Animationsfilm? Na, dann kannst du ja schon. Na, sag mal. Tipp, los. Weiß ich nicht. Sag eine Zahl jetzt. 19 noch was. Ja, gut. Aber was? Keine Ahnung. Aber Fernsehen muss es ja schon gegeben haben. Weiß nicht. Vergiss es. 1927. Ach so, früh schon. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Na, jetzt bist du baff. Hm? Ja. Ich will ja erstmal was trinken. Schlemin. Auch ein sehr interessantes Suchwort. Einfach mal Schlemin in die Suchmaschine eingeben. Frank Mathé. Ja. Die Hochzeit. Die Hochzeit, genau. Jetzt haben wir Sarah. Wer gibt denn sowas? Wer gibt denn. Gibst du einen Vornamen in die Suchmaschine ein? Mit welchem Erfolg? Na, Stefan, ich will sehen, wo ich drin bin. Genau. Ja. Sarah, wird wohl ein Treffer gewesen sein? Ich habe gehört. Mir ist zu Ohren gekommen. Von unserer Sarah aus Amerika, die nicht die Sarah aus Delmhorst ist. Nein. Gibt es bald einen weiteren Beitrag zu einem Sommeraufenthalt. Quasi das Comeback von Sarah in Amerika. Das Wiedersehen. Sarah in Amerika again. Genau. Genau, so ist es. Bin schon gespannt. Ich auch. So, sehr interessant. Ruhezeiten. Das finde ich ja cool. Polizeiruhe. Mein Beitrag. Nee. Na gar nicht. Oder Spielplatz. Ja. Ich war letzte Woche übrigens auf einem Spielplatz. Da hing auch so ein Schild. Hier bei euch um die Ecke. Ja, das ist wahrscheinlich die Wohnungsbaugesellschaft. Was? Die ist bekannt für ihre kinderfeindlichen Aktionen. Ruhezeit, ich gucke gerade. Ja, die Hundescheiße im Sand hat mir nicht so gefallen, aber. Hör auf. Nein, hier, Quatsch. Hier pissen auch nur Katzen im Sandkasten. Aber wenn ich hier nach Ruhezeiten gucke, also der muss schon auf der 10. oder 20. Seite gewesen sein, weil hier auf den ersten Seiten ist von uns da nichts zu sehen. Ja. Rufnummern, Portierung D. Bitel. Ja. Du siehst, im Rufnummerngewerbe ist was in Bewegung. Dann haben wir hier auch noch Rufnummern, Mitnahme kostenpflichtig. Bei der Telekom auf jeden Fall. 90 Euro, wenn man umzieht, wenn sich nichts geändert hat. Ist ja schon lange her bei dir. Ich möchte mich übrigens da auch nochmal bei der Telekom bedanken. Für diese 90 Euro, die sie uns angeboten haben. Du wärst ja nie mehr weggekommen. Da. Sonst wären wir nie im Leben so glücklich mit Kabel Deutschland, wie wir es jetzt sind. Echt? Du bist glücklich mit Kabel Deutschland? Aber total. Ach, total. Außer, dass du zweimal anrufen musst. Stefan muss nämlich, muss man mal sagen. Siehst du? Meine Schwester auch. Da haben wir es. Stefan, also liegt's nicht an Stefan ist der Einzige, der hier zweimal anrufen muss und beim zweiten Mal höre ich ihn erst. Ich habe manchmal gefühlt, das machst du mir nicht. Weil wenn Julia dran ist, ist es immer beim ersten Mal klappt. Rufnummernmitnahme bei der Telekom, dem konnten wir garantiert auch helfen. Auch wenn es auch eine veraltete Information ist. Pyronale Kritik. Ah. Oh. Ist da war Dirk mal. Bei der Pyronale. Ja. Was könnte man daran kritisieren? Weiß ich nicht. Dass man da Geld verbrennt möglicherweise? Ja. Kann man auch alles in Brot umwandeln. In Brot, genau. Und unter den Armen verteilen, links und rechts. Ja. Julia und ich waren auch mal bei so einer Geschichte in Vogelsdorf, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ich glaube, wir kannten über sechs Ecken diesen Feuerwerker. Die Werbeplatte? Ja. Genau. Mhm. Da waren wir mal hautnah dabei. Gibt es sogar ein Handyvideo von. Mhm. Nee, Quatsch, ein richtiges Video mit der Videokamera. Da wurde der komplette Abend mit der Hi8-Kamera damals gefilmt. Noch dokumentiert. Mhm. Schick? Ja. War cool, in erster Reihe stehen. In erster Reihe stehen. Das ist ja mal cool. Ja. Da gab es den Block leider noch nicht. Pyronale Block, gleich der nächste, das nächste Suchwort. Pyronale 2007 Daten. PSP Radio. Pringles. Pringles, da war noch mal was. Die Briefe, der verrückte Briefkasten. Genau. Sehr empfehlenswert. Da gibt es auch ganz viele Anfragen, wann der mal wieder kommt. Ach, echt jetzt? Na klar. Echt? Ist nichts im Planung. Ist nichts im Planung. Im Kalender ein Kreuz machen am besten. Muss ich mal gucken. Philharmonie in Berlin, 28.09.2008. Ist ein weiteres Google-Suchwort, mit dem man auf unseren Blog gekommen ist. Ganz aktuelle Geschichte, ne? Mhm. Wir waren bei der Generalprobe. Genau. Und Hörbeispiele. Im Podcast von vor. Zwei Wochen, die 58 müsste es gewesen sein. Hm? Die noch ohne Störung war. Okel. Was? Okel. Ach ja, Peter. Genau, mit seinem selbstkreierten Wort, wie er von kleinen Neffen angesprochen wird. Hm? Okel Peter. Onkel Peter. Wahrscheinlich konnte er Olle noch nicht sagen. Olle Peter. Der Onkel. Hat der Onkel gesagt, der Kleine. Ja. Ach, wenn das der Peter wüsste. Das weiß er. Platz 474 im letzten Monat. Dieses Hubert. Ach so. Na, Top 500 ist halt. Dann haben wir hier ein paar Mal wieder Nike-Schuhe selbst gestaltet. Jetzt kommt eine komische Suchwortkombination. Nah mal sehen. Manchmal frage ich mich wirklich, es gibt einen Beitrag, glaube ich, was die Leute in die Suchmaschine eingeben und warum. Ja. Ach so, natürlich. Der hat den Lucky-Button nicht gefunden bei Google. Ne? Da gibt es halt diesen Button hier, Zufallsbeitrag. Auf gut Glück. Auf gut Glück. Nah mal sehen hat der eingegeben. Und ist gelandet. Platz 1, mitten ins Herz. Nah mal sehen. Ja. Ach. Von daher kannte ich die von mir. Hast du mir eben mit Gebärdensprache ein Zeichen zugeworfen? Wo war das? Das ist eine Bedeutung. Ich hab mich gekratzt. Ach so, das war lustig. Ich hatte Leo so ja so ein paar Worte beigebracht und dann hatte ich ihn halt mal, hatte ich mal getestet, wie gut er mich versteht in Gebärdensprache und habe halt einen Satz in Gebärdensprache gesagt und kratzte mir unmittelbar am Ende des Satzes an der Nase. Das hat Leo nachgemacht. Und Leo sagte dann: Papa, was heißt denn? Und kratzte sich auch an der Nase. Ich dachte, das heißt nichts. Ja. Aber das Gute ist, wenn du jetzt mit Leo doll schimpfst, dann kannst du das ja, ohne dass die Nachbarn gestört machen. Na gut, aber man kann jetzt Gebärdensprache nicht unbedingt dazu nutzen, Emotionen, um vor anderen Sachen was zu vor anderen Leuten was zu verbergen. Wenn ich zum Beispiel sage, der soll jetzt nicht mitkriegen, was ich mich unterhalte, das ist Blödsinn, weil die Gebärden sind natürlich darauf ausgelegt, dass man sie versteht. Das heißt, Auto ist natürlich auch die Geste, als würde ich ein Lenkrad steuern zum Beispiel. Jetzt sah aber eben aus wie Kuhmelken. Nee, man macht das so. Achso. Kuh, weiß ich gar nicht, was das heißt. Ja, genau. Also, na mal sehen, haben wir also auch gut abgedeckt. Ja, sehen. Ja, wollen wir hier noch viele Worte? Mach mal ein bisschen, dreh mal an der Uhr ein bisschen. Geh mal in die Top 5 oder so. Soll ich mal nach oben gehen? Interessierst du dich lieber für die Top-Suchanfragen? Ja, klar. Na gut, ich hätte jetzt gesagt, interessant ist das immer das unten, weil das natürlich auch. Die steht im Stall und du daneben. Ja, passt doch. Wir hatten das gesucht. Vor allen Dingen, was findet man nicht. Da? Die steht im Stall. Ich guck mal, was man, was für ein Beitrag bei Google kommt, wenn ich suche. Die steht im Stall. Du daneben. Du daneben. Und du daneben. So viel übrigens zum Thema, man könnte auf dem IPC nicht tippen, ne? Da gab es ja auch jede Menge Feedback. Und? Wir haben gerade von ihm gesprochen. Brücke an Captain ist der Beitrag. Auch wieder der Peter. Peter hat diese außergewöhnlichen Suchworte provoziert bei Google. Ja, Platz 2 übrigens bei Google. So, jetzt wollen wir aber mal hoch an die Spitze der Charts der Google-Suchworte von September. Ist es September? Ja, von September 2008. Ja, Top-Suchwort. Du darfst raten. Weihnachten im Schuhkarton. Richtig. Danke, Maite. Platz 2. Na, bestimmt Schuhe, ne? Nee. Wunschurlaub? Auch nicht. Mutti-Zettel. Ach ja, das ist auch mal sehr beliebt. Und ein sehr kurzer Beitrag eigentlich. Eigentlich habe ich da nur wiedergegeben, was ich mal in der U-Bahn erlebt habe, weil es mir total fremd war. Aber da ist auffällig, ist mir aufgefallen, der steigt immer zum Wochenende ziemlich weit hoch. Naja, weil dann ist ja die Mutti-Zettel. Vielleicht sollten wir mal eine Vorlage für einen Mutti-Zettel, ja, wo unten blog.über.de steht. Wollen wir das mal machen? Wir können das gerne mal in Angriff nehmen. Und dann schreiben wir noch auf, der den Zettel kriegt, soll uns kurz Bescheid sagen, dass der bei ihm gelandet ist. Richtig, und dann geben wir, man muss doch, glaube ich, auch eine Rückrufnummer auf diesen Mutti-Zettel angeben. Da geben wir den... Unsere ein. Nein, nicht hier, auf die Mailbox. Genau, dann schreibt mal drauf. Wir machen mal so eine Vorlage. Das ist eine super Idee. Wir können ja auch für den Club Werbung machen. Wir schreiben auf Telefonnummer der Eltern oder auf die Mailbox sprechen. Ja, das müssen wir machen. Ist deine Hausaufgabe drin. Schreibe ich mir gleich auf. Mutti-Zettel. So. Den kannst du gleich Leo dann ausdrucken. Mutti-Zettel. Das heißt aber auch, dass ich mich jetzt damit auseinandersetzen muss, weil wir wollen den Jugendlichen natürlich auch was Brauchbares in die Hand geben. Nicht, dass die damit irgendeinen Schrieb ankommen, wo die sagen, ah, hier vom blog.juba.de kennbar. Verteilst du das in alle Schulen hier. An die Schulen, genau. Ja, Platz Nummer 3. Warte mal, Platz Nummer 3 bis 5? 3 bis 5? Ja. Wunschurlaub. Ach so. In den verschiedensten Kombinationen. Ja. Dann Platz Nummer 6. Altpapier sammeln. Ah, dein Hobby. Mein Hobby, genau. Letzte Woche erst 2,4 Tonnen. Und dann kam ich mit noch mehr. Und richtig, ich habe hier gerade eine Kiste wieder fertig gemacht. Ja. Sehr gut, finde ich gut. Ja, und übrigens, ich habe festgestellt, der Papierpreis ist gestiegen. Der ist gestiegen? Ja. Wieso das? Die Papierannahmen geben jetzt mehr Geld für Papier. Das finde ich durchaus nett. Das heißt... Macht sich dir doch deutlich bemerkbar, ja, wenn du da... 7 Cent. Man kann sich ja mal selber ausrechnen, 7 Cent für das Kilo. Hm? Das heißt, wenn du 100 Kilo hast, hast du? 700 Cent. Ja, was sind das? 7 Euro. 7 Euro, ne? 100 Kilo, ne? Ja, da muss man schon mal überlegen, ob sich das lohnt. Zu DDR-Zeit? Nee. Wenn du Papier, Altpapier zu Zero gebracht hast? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, was hat man da eigentlich? Da konnte ich noch nicht rechnen. Hat man überhaupt was gekriegt? Doch, irgendwie hast du... Ich weiß, für ein Glas hast du 5 Cent oder 3 Cent. Genau, das müsste man mal recherchieren, wie das früher war. Wäre mal interessant. Das war nicht so viel mehr. Nur, das ist also auch eine Hausaufgabe. Okay. So, Schuhe selbst gestalten haben wir dann haben wir den Wunschurlaub. Und dann Papercraft. Papercraft, deine Kunstwerke sind das, ne? Ja, ich habe schon lange nicht mehr gebastelt, ist mir aufgefallen. Die Kamera ist weg. Die ist, nee, die ist ja im, jetzt woanders. Im Zwischenflur. Ach so. Bei den Kindern, wo ich Leo gesagt habe, hier, damit ich sehe, wenn du rauskommst. Und da hat er gesagt, die ist ja, nee, hat er nicht gesagt. Also, die zeigt ja viel zu hoch. Ja, ich bin ja viel zu klein. Ja, clever ist er schon. Ja. So, dann haben wir wieder einen Wunschurlaub und Schuhe selber gestalten. Tempelhofer Hafen. Würde mich mal interessieren, ist der schon fertig? Nee, der Tempelhofer Hafen. Ich weiß nicht, ich wohne ja nicht in Tempelhof. Also es sah, als ich da war, sehr vielversprechend aus, muss ich mal sagen. Also ich denke mal, das hätte man schon in Medien gehört, wenn da ein Zentrum eröffnet wäre. Tempelhof? Ich habe nicht mal gehört, dass da eins gebaut wird. Nein. Wäre ich nicht da gewesen, hätte ich es nicht gesehen. Also da glaube ich auch nicht, dass man da was hört. Die sollten im Herbst eröffnen. Echt? Na, ist ja, hatte gerade erst angefangen, der Herbst. Oktober. Morgen wird die Uhr umgestellt. Übermorgen. Am Sonntag. Aber dann ist schon zu spät. Warum? Für euch? Wann stellst du immer die Uhr um? Na, an dem Abend. Stell dir einfach zurück. Nee, ich hab mir einen Wecker zu 3 Uhr. Das glaube ich nicht. Steh dann auf, stell den zurück und wenn ich vergesse, den auszumachen, klingelt er ja wieder in der Stunde. So, jetzt du wolltest nur den Tempelhofer Hafen übergehen. Ja. Der Tempelhofer Hafen hat ja erst nur Kontrastimmen gehabt. Mittlerweile gibt es auch Leute, die dafür sind. Ja. Im Blog. Ist halt sehr unterschiedlich. Ich gehe auch gern einkaufen. Echt? Ich gehe total gerne durch. Also Shoppingcenter brauche ich keine. Ich sag mal, je größer das Geschäft ist, desto besser. Also so jetzt in so einem kleinen Laden. Selbst mir macht es sogar Spaß, durch den Real zu laufen und mir die Lebensmittel anzugucken. Am besten ist immer die Tierabteilung, wo die Hummer und die Karpfen und so gibt. Diese außergewöhnlichen Fische, sehr wie Tierpark. Mhm. Und was ich auch mal sehr interessant finde, ist die Fleischabteilung mit... wo man dann zuordnen muss, wo das Stückchen Fleisch herkommt, aus welcher Körperregion. Der liegt dann Pansen rum. Ich hole dich immer ab bei den 1-Euro-Sachen. Ja, weil weißt du, warum ich da mal bin? Weil da so viele Informationen sind, die ich halt auf die Schnelle verarbeiten kann. Ja, die sind immer blöd gestapelt. Du hast übereinander 5 Reihen oder so und dann so eine ganze... jeder Artikel. Weißt du, wie viele Meter? Ja, und dann sind in jedem Körbchen manchmal 2 verschiedene Artikel. Da kann man gar nicht gucken. Hm. Ja, und das dauert halt immer ein bisschen. Ach so. Also ich gehe total gern, also so... Oh nee, das hasse ich. Das hassen unsere Kinder auch. Gar nicht. Leo findet das toll. Aber gut, ihr kauft wahrscheinlich mehr ein, logischerweise. Nee, wir kaufen dann nicht mehr ein. Ich gucke halt gern. Du guckst nur. Ich guck nur, genau. Ja, klar. So, dann haben wir The Book of Questions, das Buch der Fragen. Hat immer mal so... Gibt Tage, wo die sehr beliebt sind. Die Beiträge. Aber hat ja zuletzt ein bisschen nachgelassen. Weiß gar nicht. Also es ist immer noch in den Top 10. So, jetzt kommen erst die Black Stories. Sehr empfehlenswert. Ja, der letzte Podcast hat mir übrigens sehr, sehr gut gefallen. Echt? Weil du vielleicht nicht dabei warst. Und es daran gelegen? Nee, ich fand ihn sehr gelungen gewesen. Also war sehr unterhaltsam mit den beiden Mädels. Ja. Ich hoffe, wir haben dann noch einen irgendwann mal mit den beiden. Ja, garantiert. Super. Super. Freue mich drauf. Die kommen wieder. Verlasst euch drauf. So, mit wem bist du verwandt? Ist ich? Eigentlich. Mein Verwandter. Achso, der Beitrag. Ja. Ist aber, brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Da ist nichts so. Ja, letzter Arbeitstag. Auch hier. Das verstehe ich immer nicht, warum dieser Beitrag so oft aufgerufen wird. Wonach sucht man da? Ja, vor allem, das ist dein letzter Arbeitstag, ne? Ja. Oder meiner? Wir haben ja beide in... Der heißt nun auch mein letzter Arbeitstag, ne? Ach so, der Beitrag ist das. Das ist auch meiner. Genau, wir haben ja beide innerhalb von einem Monat, glaube ich, diesen Beitrag veröffentlicht. Genau. Ja. War eine heiße Zeit. Eine Zeit des Umbruchs. Richtig. Ja. Genau. Ja, kommt zum Beitrag nochmal? Keiner weiß es. Immer diese ironischen Bemerkungen. So, ich möchte meinen Arbeitgeber jetzt nicht verunsichern. Nein, also von meiner Seite ist halt erstmal nichts geplant. Hätte ich jetzt auch gesagt. So, was ich mich auch wundere, habe ich hier gerade gesehen, ist jetzt hier leider nicht. Hamburg Mülleimer. Ja. Aber wir haben gar keinen Beitrag über Hamburger Mülleimer. Na klar. Über Mülleimer in Hamburg? Ach. Es geht um die Mannheimer, ne? Ja, na klar. Ich wusste gar nicht, dass das Wort Mülleimer da drin vorkommt. Da rufen doch mal auf und grüß mal Peter an der Stelle. Ja, oh, wieder Peter, genau. Asus IPC 4G. Von wem ist der? Das ist dieser Testbeitrag von dem Asus, mit dem ich jetzt auch gerade... Surfer, genau. Auf Kosten von... Ja, jetzt sterb hier nicht. Ja. Oh. Ja, und was ich immer nicht verstehe, wir haben, was ich auch häufiger sehe, Sensorial Revision S.L. Das ist irgendwas von Dirk. Ja. Aber ich weiß nicht, worum es da geht. Er sagt mir jetzt im Moment auch nicht. Ja. Gut. Ich denke, das reicht doch erstmal. Definitiv. Weil ich glaube, die Zeit ist um und mein Fuß ist schon eingeschlafen. Dein Fuß ist eingeschlafen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, du kannst. Wir machen hier gleich noch ein bisschen Karaoke. Auch noch. Und in der Zeit. Wir müssen dann noch was anderes machen. Ah ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, kannst du mal die Kontaktmöglichkeiten bekannt geben? Du hast tatsächlich einen Zettel bei mir, den Kontaktmöglichkeiten. Der hing jahrelang an meinem Monitor. Jetzt hast du gemerkt, dass du da nie brauchst. Weil ja früher am Monitor, also jeder bei sich aufgezeichnet hat. Genau, mit dem Monitor. Und heute habe ich kurz bevor ich hierher gefahren bin, weil ich keinen Zettel bei hatte, habe ich den abgerissen. Und jetzt ist mein Monitor ohne diesen Zettel. Schöne Geschichte. Solltest einen Beitrag drüber schreiben. Ich fühle mich gerade verarscht, aber ich lese euch trotzdem die Kontaktmöglichkeiten vor. Und zwar, teilt uns eure Meinung mit über das Kontaktformular im Blog oder nutzt die Kommentarfunktion, wie es schon sehr, sehr, sehr viele gemacht haben in den letzten 2,5 Jahren. Ne? Unter anderem auch René. Und, oder? Na sag jetzt mal die Kontaktmöglichkeiten und dann können wir mal erzählen, wer uns darüber kontaktiert. Ich bin da schon mitten dabei. Oder schreibt uns einfach eine Mail an blog@juba.de. Da gibt es genug Spam, vielleicht finden wir euch da auch zwischen den vielen Spam-Mails raus. Ansonsten ruft einfach an unter Berlin 030 202 36803 und es ist keine Kabel-Deutschland-Nummer, das klappt doch beim ersten Mal. Sehr, sehr schön. Ja. Ich meine, der Kontakt, der kam ja nicht über das Kontaktformular, sondern per Mail. Ja. Mit der Familie, mit den Hunden. Der kam über das Kontaktformular. Ja, über das Kontaktformular. Ja. Erzähl mal. Ich kann den, der war auf Englisch. Irgendwas mit Hunden war es. Also, das war eine Familie. Das war auf Englisch und unten drunter stand irgendwie... Sprechen auch Deutsch. Genau. Ja, und zwar war das, da hat eine Familie zu uns Kontakt aufgenommen. Namentlich erwähnt, eine vierköpfige Familie mit Hunden. Und die wollten irgendwie unterstützt werden. Hundefutter wollten sie haben. Oder halt so Unterstützung für die Familie. Und die sind irgendwie ausgewandert, glaube ich. Keine Ahnung. Apropos, zu dem Thema habe ich neulich einen Bericht gesehen. In Berlin gibt es jetzt auch so ein, so für Tiere. Leute, die kein Geld haben, können da hingehen und kriegen Futter für ihre Tiere. Schön. Ja. Kann man da mit allen Tieren hinkommen? Nein, du kannst Leo da nicht vergleichen. Nein. Und damit ihn nehmen. Damit wir essen kriegen. Nee, ich meine, geht das nur für Hunde und Katzen oder? Für Tiere, ja. Ja, die meisten werden nur Hunde und Katzen haben. Also. Ich kenne auch Leute, die Wellensittiche haben. Ja, na gut. Meerschweinchen. Hamster. Hamster. Genau. Ja, vielen Dank. Fiel mir jetzt gerade nur ein. Wenn ihr ein außergewöhnliches Haustier habt. Eine Schlange, eine Maus. Nehmt Kontakt zu uns auf. Malte hat Ratten. Ja, richtig. Nicht nur eine. Gut, dann würde ich sagen, sind wir locker drüber. Locker drüber, wir haben es geschafft. Ja. Ihr auch? Wir haben heute mal den Thomas Gottschalk. Genau, aber nach uns kommt ja nichts, außer die Sintflut. Und deswegen kommen wir zum Ende. Wir hören uns jetzt in zwei Wochen wieder. Julia, wie hat es dir gefallen? Super. Das ist übrigens ihr vierter Podcast, den sie gehört hat von uns. Ja. Aber wir sind ja in der 60. Folge. War eine schöne Jubiläumsfolge. Ja, sehr schön. Jetzt kommt noch das Feuerwerk, was wir uns angucken. Ne? Ah, der nee, Samstag immer. Hier ist immer Samstag. Ach, schade. Feuerwehr. Schade. Naja. Dann, ja. Sehen wir uns in den nächsten, oder hören wir uns in den nächsten 60 Folgen wieder. Genau, in zwei Wochen fahren wir an. Genau. Und bis dahin eine schöne Nacht, einen schönen Nachmittag, guten Morgen, genau. Wie auch immer. Kommt gut durch den Herbst. Macht's gut. Meinst du, die Leute hören das jetzt schon vor Herbst? Vielleicht ist ja schon Dezember. Es ist doch schon Herbst. Nein, man kann den Podcast auch zeitversetzt hören. Ach so. Ja, der ist ja zeitlos. Dann hoffen wir, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Genau. Macht's gut. 2008. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Lass uns aufs Ende husten. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.